Parker, das große Gold von Richard Stark. Aus dem Amerikanischen von Rudolf Herbstein. Bearbeitung Helmut Peschina. Musik Loy Wesselburg. Regie Thomas Leutzbach. Wollen Sie etwas sagen? Nein. Parker saß auf einem Holzstuhl Inspektor Turley gegenüber. In der schmucklos funktionalen Amtsstube im Stonewall-Gefängnis. Inspektor Turley schlug die Akte auf. Roland Casper. Das ist nicht Ihr richtiger Name, oder? Das ist der Name zu ein paar Fingerabdrücken von einem, der vor ein paar Jahren aus einem Zuchthaus in Kalifornien getürmt ist. Hat dabei den Aufseher umgebracht. Sie haben dieselben Fingerabdrücke. Das System macht Fehler. Und Menschen ebenso, mein Freund. Es gibt keinen Roland Casper. Vorher nicht, nachher nicht. Wir haben noch ein paar andere Namen für Sie. Edward Johnson, Charles Willis, Edward Lynch. Nein? Keiner? Dann hätte ich noch einen. Parker. Vorname unbekannt. Noch immer nichts? Bleiben Sie bei Casper. Den haben wir ohnehin fest Ihren Fingern zugeordnet. Armisten und Wahlheim sitzen auch hier drin. Ich nehme an, man wird euch gemeinsam den Prozess machen. Sie haben es leichter. Sie sind der Erste. Kennen Sie die Spieltheorie? Die Spieltheorie behauptet, dass der als Erster loslegt, auch gewinnt. Weil es danach nichts mehr gibt, was ein anderer verkaufen könnte. Hab davon gehört. Was können Sie uns verkaufen? Dass ich nicht türme? Türmen. Von hier? Nein. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Strafminderung, besseres Gefängnis. Ich denke drüber nach. Wir haben auch ein Dreckloch. Ich wünschte, wir hätten es nicht, aber wir haben es nun mal. Wer dort einsitzt, hat nur drei Möglichkeiten. White Orions, Black Power oder ins Gras beißen. Da sollte der Staat aber was gegen tun. Hier geht es um Sie. Einer von euch Jungs wird in einem richtigen Country-Club landen. Ihre Freunde, Armisten, Waller. Vielleicht verkauft uns einer von denen vorher was. Das werden wir sehen. Denken Sie nach. Wenn Sie mit mir reden wollen, egal wann, sagen Sie dem Aufseher Bescheid. Mit Parker in der Zelle war ein Schwarzer. Ein großer, kräftiger Mann mit freundlichem Lächeln. Williams. Casper. Mit mir sind noch ein paar reingekommen. Ich wüsste gern, wie ich mich mit denen in Verbindung setzen kann. Keine Chance. Die wollen nicht, dass du und deine Kumpel euch eine Geschichte zusammendichtet. Also trennen sie euch. Kasper, kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Sie erinnern sich noch an mich? Vor 2 Wochen, hier drin. Also, Ihr Freund Armisten sendet erste Signale aus, dass er vielleicht die Seiten wechseln will. Vorläufig wird noch verhandelt. Sie wissen, was ich meine. Noch immer kein Interesse an der Spieltheorie? Im Moment nicht. Sie haben sich ja recht gut hier eingelebt. Hier lebt man sich nicht ein. Aber Sie haben doch wahrhaftig schon ein paar neue Freunde. So? Thomas Marcantoni, Brandon Williams. Williams ist mein Zellengenosse. Und mit Marcantoni spielen Sie Dame? So vergeht wenigstens die Zeit. Und alle drei zusammen übt ihr euch im Gewichtheben? Manchmal. Man geht hier leicht aus dem Leim. Ich hoffe, das ist alles, was Sie im Sinn haben. Wissen Sie, wie viele Ausbrüche aus Stoneville es seit der Eröffnung gegeben hat? Warum sollte ich mich für Ausbrüche interessieren? Null, Kasper. Null. Musik. musst du mich noch nie auf einen mit deiner Hautfarbe verlassen, Williams. Ich auch nicht, Mark und Tony. Ihr müsst euch nicht mögen. Wieso traust du eigentlich Kasper? Das kapiere ich nicht. Der ist doch auch weiß. Für mich sieht er aus wie eine Tür. Die Farbe einer Tür hat mich noch nie interessiert. Können wir jetzt reden? Ich kann über meinen Anwalt, Mr. Lee, von meinem Kumpel draußen Beschreibungen kriegen von allem, was wir hier drin nicht sehen können. Und einen Wagen mit Fahrer, der auf uns wartet, wenn wir rauskommen. Ich will mir ja nicht erst ein Taxi rufen müssen. Das wird Mackie erledigen. Mr. Lee hat ihn hier als mein Schwager eingeführt. Gut. Da ist noch eine Sache. Ich war an was Besserem dran, als sie mich hops genommen haben. Ich werde Bargeld brauchen, also muss ich dieses andere Ding durchziehen. Und zwar sofort, wenn ich raus bin. Ich will euch zwei dabei haben. Ist das hier in der Nähe? Ja, in der Stadt. Clever ist das nicht, hier auszubrechen und dann in der Gegend zu bleiben, um das nächste Ding zu drehen. Ich vertraue dir hier drin. Dafür erwarte ich, dass du mir da draußen vertraust. Okay. Bin dabei. Ich auch. Warum nicht? Wird euch gefallen, wo es hingeht? Bis 3:45 konnte man sich entschließen, in die Bibliothek des Stonewall-Gefängnisses zu gehen, um juristische Bücher zu studieren. Was Parker an diesem Donnerstag tat. Er stieg die dröhnenden Stufen hinunter. Die Aufseher unten schleusten ihn auf der üblichen Route weiter zum Häftlingsbereich der Bibliothek. Als er eintrat, tippte Parkers Zellengenosse Williams auf einer der Schreibmaschinen. Der Häftling Tom McAntony stand vor dem Tresen und hatte den diensthabenden Pflichtverteidiger in ein Gespräch verwickelt. Sonst war niemand in der Bibliothek. Ich brauche eine Schreibmaschine. Die Zeit ist um, Leute. Morgen ist auch noch ein Tag. Ich bin gerade erst gekommen. Ich auch. Na gut. McAntony langte über den Tresen, packte den Anwalt an seiner Krawatte, riss ihn an sich und versetzte ihm einen so heftigen Kopfstoß, dass der Mann zusammensackte. Williams schloss die Tür zum Flur ab, durchsuchte die Taschen des Anwalts und warf einen raschen Blick in seine Brieftasche. Was macht ihr denn? Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Wissen Sie noch Ihren Namen? Mein Name ist Jim. Ist alles in Ordnung, Jim? Was haben Sie gesagt? Ich will nicht sterben. Hören Sie zu, Jim. Es wird nur im äußersten Notfall Tote geben. Keiner von uns hat eine Knarre. Sie haben ja auch keine. Aber das stimmt. Wir werden Sie jetzt gleich darum bitten, einige Dinge zu tun, Jim. Ja, ich verstehe. Da hinten, die 8 Kartons. Gut. Jim, Sie werden jetzt die Aufseher anrufen, so wie Sie es jeden Tag tun, und sagen, Sie sollen ihn aufmachen. Und heute sagen Sie ihm, dass Sie 2 schwere Kartons mit juristischen Büchern mitnehmen müssen und dankbar wären, wenn 2 Aufseher kommen und Ihnen beim Tragen helfen könnten. Jim, das ist doch schon öfter vorgekommen. Habe ich recht? Jim? Manchmal. Bitte bringen Sie sie nicht um, bitte. Niemand wird hier umgebracht, Jim, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ja, das gäbe nur Ärger für Sie. Genau, tun Sie es jetzt, Jim. Nehmen Sie den Hörer. Ja. Aber denken Sie dran, wenn Sie irgendetwas anderes tun als das, was ich Ihnen gesagt habe, dann sind Sie Organspender. Williams kauerte sich unter den Schreibtisch. Parker und McAntony warteten hinter dem Materialschrank. Die Aufseher waren ein Weißer und ein Schwarzer. Der Weiße griff nach dem obersten Karton und hob ihn hoch. Überrascht, als dieser nicht das erwartete Gewicht hatte. Parker und McAntony stürzten hinter dem Schrank hervor. Parker schwang einen Karteikasten auf den weißen Kopf, McAntony zielte auf den schwarzen und die beiden Aufseher fielen um. Williams klemmte ein Buch in den Türspalt, um zu verhindern, dass die Tür zufiel. Hey, mit den Klamotten. Los! Oh, bitte nicht, bitte. Die drei rissen sich ihre Jeans vom Leib, zogen die Aufseher aus und deren Uniformen an. Und tun Sie mir den Gefallen, gehen Sie zum Arzt. Sie haben eine Gehirnerschütterung. Gehirnerschütterung? Dann zog McAntony dem Anwalt den Lampenfuß über, dass es krachte. Parker zwängte sich in die Kleidung des Anwalts. Inzwischen nahmen die beiden anderen je einen der leeren Kartons und trugen sie so vor der Brust, als wären sie voll und schwer. Parker folgte ihnen. Die diensthabenden Aufseher nahmen von den dreien kaum Notiz und öffneten ihnen per Knopfdruck die Tür hinaus auf den Parkplatz. Geht in Richtung Tor. Sie müssten schon längst hier sein. Verdammt, wo sind die denn? Mackie wird warten, bis er uns sieht. Ein blau-schwarzer Kleinbus tauchte auf der Straße jenseits des Maschendrahttors auf. Auf der Seitentür des Busses stand Justiz. Langsam und schwerfällig glitt das Tor auf. Jetzt! Die drei ließen die Kartons fallen und rannten auf den Bus zu. Hinter ihnen brach ein Feuerwerk los. Ed Mackey, ein ehemaliger Kumpel Parkers, fuhr bereits wieder rückwärts hinaus, als sie sich mit dem Kopf voran durch die Seitentür des Busses auf den Metallboden warfen. Oh Scheiße, da ist ja ein Nigger dabei. Wir gehören ja alle zusammen. Weiß und schwarz. Soll mir recht sein. Du bist Parker? Ja. Und das ist Williams. Ich bin Jack Anjoni. Und der neben Ed Mackey, das ist Phil Kolesky. Ja, ja. Mackey, was ist mit Klamotten? In den nächsten Autos. Okay. Hat Marc Anthony dir von dem neuen Job erzählt? Ach du, deine Claire und Brenda und ich, wir sollten eigentlich in einem anderen Teil der Welt sein. Ah, das klingt vernünftig. Das ist kein schlechter Job. Wir müssen das Ding ohne große Probleme durchziehen können. Geht's um Bargeld? Nein, es ist Schmuck, aber Sie haben einen Abnehmer und einen Tag später haben wir unser Geld. Ein Schmuckgeschäft? Ein Großhändler, mitten in der Stadt. Jetzt wechseln wir erstmal die Autos. Und dann? Dann fahren wir zu einem stillgelegten Biergroßhandel. Sie waren zufrieden mit dem Gebäude. Strom und Wasser waren nicht abgestellt. Jack und Phil hatten in die Büroräume oben Feldbetten gestellt. Es gab noch einen langen Tisch und ein paar Klappstühle von früher. Sie versammelten sich um den Tisch. Ich habe 6 Jahre auf diesen Job gewartet. Es handelt sich um ein großes Gebäude. In den oberen Etagen haben sie ein paar Luxuswohnungen ausgebaut. Für das Erdgeschoss bot sich keine rechte Verwendung an. Als Kind war ich da manchmal drin. Das ist mir vorgekommen wie eine Festung. Es ist eine Festung. Einer der Bauträger war ein Mann namens Henry Friedman. Der hatte sein Geld vom Schmuckgroßhandel seines Vaters. Und diesen Großhandel hat Friedman in diese Festung verlegt. Die übrigen Räume haben sie an eine Tanzschule vermietet. Und du hast beim Umbau mitgearbeitet? Ja. Dabei habe ich den geheimen Eingang gefunden. Dahinter ein Tunnel, so 1,5 Meter breit und vielleicht 80 hoch. Dann ein Schutthaufen, der ihn blockiert hat. Ein Teil davon ist irgendwann eingebrochen. Der Tunnel führte auf die andere Seite der Indiana Avenue. Da ist eine Bibliothek. Sie hatten Regale vorgestellt. Mhm. Ich bin rein, in den Tunnel bis zu der Stelle, wo er eingebrochen war. Ich glaube nicht, dass der verschüttete Abschnitt länger als 2-3 Meter ist. Du meinst, wir sollen da reingehen, die blockierte Stelle freimachen? Tja, und dann hätten wir die ganze Nacht in der Großhandlung. Und woher willst du wissen, ob nicht noch mehr von oben runterkommt? Ich habe mir gedacht, dass wir 2 oder 3 dieser langen Tische aus dem Lesesaal der Bibliothek nehmen. Die sind stabil. Wir räumen den Schutt weg und schieben die Tische vor uns her. Und dann gehen wir auf allen Vieren unter den Tischen durch. Mhm. Wachen? Alarmanlagen? Es gibt 3 getrennte Eingänge. Für die Schmuckgroßhandlung, die Tanzschule und die Wohnung im 1. Stock. Für die Wohnung ist rund um die Uhr ein Portier da. Die Tanzschule hat nur 2 normale Schlösser. Da könnte man rein, wenn der Portier nicht wäre. Der Schmuckladen hat eine alarmgesicherte Vordertür, ein Gittertor und ein stählernes Rolltor, das da vorher runtergelassen wird. Wollt ihr es gleich diesen Sonntag machen oder noch 1,5 Wochen warten? Diesen Sonntag? Wer will schon so lange rumhängen? Niemand. Es wird euch da gefallen. Die Margaret H. Morgan Memorial Library war um 6 Uhr dunkel und verlassen, als ein schwarzer Honda und ein grüner Taurus langsam vorbeifuhren, um dann in ein Parkhaus zu fahren. Die Fahrer zogen einen Parkschein und stellten die Wagen ab. Parker und Mackey wandten sich nach links, weg von der Bibliothek. Williams überquerte die Indiana Avenue, weg von der Bibliothek. Marc Anthony, Kolaski und Angioni gingen zur Bibliothek zurück. Dort angekommen, ging Marc Anthony vor der Tür in die Hocke. Die beiden anderen stellten sich vor ihm auf den Bürgersteig. Geduldig begann Marc Anthony mit der Arbeit an den Schlössern. Parker und Mackey, hinter ihnen Williams, kamen um die Ecke zurück. Die 6 Männer betraten das Gebäude und schlossen die Tür hinter sich. 1. Nehmt die Papierkörbe mit, die werden wir brauchen. Wir müssen eine Menge Schutt transportieren. Dann brauchen wir auch Schaufeln. Dazu nehmen wir leere Karteikästen. Neben einem Münzkopierer war eine breite Holztür mit der Aufschrift Zutritt verboten. Das ist ein Kinderspiel. Na, da bin ich immer mal gespannt. Angioni und Williams beleuchteten das Schloss. Marc Anthony stieß nach kaum 1 Minute die Tür auf. 2. Neonröhren gingen an und erhellten einen Raum mit Metallregalen. Mackey und Williams rückten einige Regale zur Seite. Dahinter kam eine Metalltür zum Vorschein. Mark Anthony holte einen Steckschlüssel aus seiner Tasche und drückte ihn nach oben. Na bitte. Drei. Ab jetzt ist es einfach. Sie gingen durch den schnurgeraden Tunnel. Der Tunnel ist abschüssig und steigt auf der Gegenseite wieder an. Die Luft war kühl und trocken und roch leicht modrig. Da ist es. Wo? Hier war der Einsturz. Auf dem Boden lagen Ziegel und etwas Schutt. Auch Erde war in den Gang gefallen. Die Ziegel schieben wir an die Seiten. Den Rest schaufeln wir in die Papierkörbe und schieben sie weiter hinten aus. Ja, wenn noch mehr runterkommt, sobald wir die Scheiße hier wegräumen. Der Einsturz ist schon lange her, das ist jetzt alles stabil. Wenn wir es bewegen, ist es die längste Zeit stabil gewesen. Aber wir können es schaffen. Zwei von euch holen jetzt erstmal ein paar Tische. Okay. Die vier Zurückgebliebenen stapelten die Ziegel an den Seiten, leerten die angefüllten Papierkörbe aus. Mackie und Williams hatten in der Zwischenzeit drei lange Tische hergeschleppt. Sie arbeiteten schnell und schoben von Zeit zu Zeit die Tische ein Stück weiter vor. Still! Ist das auf der anderen Seite? Ja. Wir sind fast durch. Sie brauchten trotzdem mehr als drei Stunden. Dann schauten sie durch ein breites Loch. Im Licht der Taschenlampe war am anderen Ende eine schwarze Stahltür auszumachen. Mark Anthony kroch voraus und schloss die Tür auf. Sie führte in einen fast leeren, stark verstaubten Lagerraum. Mark Anthony musste eine weitere Tür öffnen. Dann standen sie im Halbdunkel einer Parkgarage. Der Ausgang wird alarmgesichert sein. Was jetzt? Wir gehen durch. Obwohl die alarmgesichert ist. Die Tür hat einen Sicherungscode. Auf der Innenseite gibt es ein Tastenfeld. Uns bleiben 30 Sekunden, vielleicht auch 45, um es kurz zu schließen. Das ist eine Spezialität von mir. Okay. Ja, dann ist das dein Baby, Kulaski. Okay. Wichtig ist, dass er schnell reinkommt. Pass auf, sobald die Tür aufgeht, beginnt der Countdown. Ja. Einmal lesen und sie ist offen. Kulaski löste die Schrauben des Tastenfelds, nahm ein paar winzige Krokodilklemmen und setzte sie an den Kontakten auf der Rückseite an. Fertig. Sechs. Sie traten in einen großen Ausstellungs- und Verkaufsraum mit Schaukästen, Schreibtischen und Kassen. Okay, hier sind wir richtig. Ja, wollen wir mal. Sie zogen ihre Gummihandschuhe an und nahmen sich alles, was ihnen besonders ins Auge fiel. Wertvolle Ehe- und Verlobungsringe, Armbänder, Halsketten, Broschen, Uhren im Wert von Mittelklassewagen. Nach 20 Minuten waren alle 12 Plastiktüten voll. Sie schnallten sie sich an die Gürtel, um die Hände frei zu haben. Habe ich dir ja gesagt, dass es dir hier gefallen wird? Stimmt, hast du gesagt. Das Aufregendste für Henry Friedman war das Bewusstsein, dass er erwischt werden konnte. Mehr noch als der Sex war es die Gefahr, die Henry erregte. Er war Muriel in 21 Ehejahren nie untreu gewesen. Bis vor anderthalb Jahren. Er hatte Darlene Johnson Ross schon vor 5 Jahren kennengelernt, als sie ihre Tanzschule in das Zeughaus verlegt hatte und damit Nachbarin seines Schmuckgroßhandels geworden war. Ihr Büro war Teil einer Suite mit einem kleinen Schlafzimmer, einem Bad und einer kleinen Küche. Auch an diesem Abend war sie schön und begehrenswert wie immer. Aber sie wirkte besorgt. Beinahe wütend. Hallo. Henry, ich bin froh, dass du da bist. Darlene, wir sind verabredet. Ja, natürlich. Es ist nur, ich bin da auf etwas gestoßen, was mir nicht gefällt. Na ja, auf was denn? Da ist eine junge Frau. Sie ist im Kurs mit den sanften Rhythmen. Und so, Darlene, bitte, sag mir einfach, was mit dir ist. Susanna hat mich darauf aufmerksam gemacht. Die neue, diese Brenda Fawcett, bezahlt ihre Stunden bar. Angeblich soll ihr Mann nicht wissen, dass sie tanzen lernt. So eine bekommen wir ab und zu mal. Aber dann ist mir aufgefallen, dass unsere Brenda keinen Ehering trägt. Soll öfter vorkommen. Frauen tragen ihn. Ja. Als nächstes habe ich mir ihre Anmeldung angesehen. Adresse, Telefonnummer, alles falsch. Und sie bezahlt bar, damit sie sich nicht ausweisen muss. Also, was hat die vor? Der Fiskus? Na, deswegen zahlt sie bar. Sie will dich in die Falle locken. Will sehen, was du mit den Einnahmen machst, für die es keine Belege gibt. Ja, dieses kleine Biest. Stimmt. Was könnte es denn sonst sein? Du wirst einfach ein Auge auf sie haben müssen. Die Tanzstunde ist gleich zu Ende. Wir fahren ja nach. Dann sehen wir ja, wo sie wohnt. Hey, und unser schöner Abend? Der läuft uns doch nicht weg, Henry. Wir fahren ihr nach, stellen fest, wo sie wohnt. Und nachher fahren wir zu mir. Naja. Ja. Es wird schöner denn je. Ich hoffe bloß, dass uns von da oben nicht noch ein Lieferwagen auf den Kopf fällt. Auf dem Rückweg durch den Tunnel sah Parker im Licht der Taschenlampen, dass neuer Schutt von der Decke herabgefallen war. Dafür sind wir zu weit unten. Ich kann bis hinten durchsehen. Das funktioniert mit den Tischen. Das will ich Ihnen auch geraten haben. Okay. Ich gehe mit der Lampe voraus. Ich komme mit. Ich auch. Mark und Tony kroch bereits unter dem zweiten Tisch durch, als eine Kaskade von Erde und Staub durch den schmalen Spalt zwischen zwei Tischen fiel. Sekunden später war Mark und Tony verschüttet. Er strampelte, er trat gegen den mittleren Tisch. Die Tische verschoben sich und die Erdmassen stürzten in den ungeschützten Raum. Parker wollte gerade hinter Mackie herkriechen, als dieser plötzlich rückwärts wieder herauskam. Parker schaute unter die Tische. Er sah immer mehr herabfallende Erde und Williams zappelnde Beine. Er packte ihn an den Fußgelenken und zog mit aller Gewalt, bis Williams so weit draußen war, dass der mit den eigenen Armen nachhelfen konnte. Oh mein Gott, ich war schon so gut wie tot. Und die anderen? Marc Anthony hat als Ersten erwischt, dann auch die anderen. Keine Chance, zu den Jungs vorzuarbeiten? Ich glaube nicht, dass einer von denen überlebt hat. Du hast mir das Leben gerettet. Ich habe das nicht für dich getan. Was ich brauche, ist eine Crew. Je mehr Leute, desto besser. Wir werden nämlich dem alten Zeughaus ein neues Arschloch verpassen müssen. Angewidert schnallte Parker seinen Gürtel ab und ließ die vollen Plastiktüten auf den Boden des Tunnels fallen. Was, du lässt die Beute hier? Ach, was sollen wir damit anfangen? Die wussten, wer angerufen werden muss, sind unter dem Schutt begraben. Ach so Scheiße, wir haben keinen Abnehmer mehr? Wir haben überhaupt nichts mehr. So, wir gehen zurück ins Zeughaus. Na los, Leute, kommt schon. Sie kehrten um. Parker ging in verschiedene Büros, durchsuchte alle Schreibtische, fand aber nichts, was nach einem Schlüssel für die Tiefgarage aussah. Als er das Zimmer verließ, kam ihm Mackie entgegen. Hinter ihm tauchte Williams auf. Da hinten ist der Wohnung. Und wohnt da jemand? Nicht ständig, gehört diesem Freedman. Es sind nur Lagerräume und ein Fitnessraum mit verschiedenen Geräten. Das bringt uns alles überhaupt nichts. Okay, los, wir müssen noch mal in den Ausstellungsraum. Auf dieser Seite kommen wir nicht raus. Der Raum war 10 Meter lang und hatte 4 Fenster. Sie waren außen mit schmiedeeisernen Gittern versehen. Parker schaute auf den nächtlichen Verkehr hinaus. Wenn wir überhaupt eine Chance haben, dann auf der anderen Seite der Tanzschule. Da haben sie beim Umbau eine Wand neu eingezogen. Die ist bestimmt nicht so massiv wie die Außenmauern. Nein, aber diese Wand ist verspiegelt. Woher weißt du das? Tja, Brenda kam hin und wieder hierher, um sich die Zeit zu vertreiben. Sie hat mir gesagt, dass im größten Übungsraum die ganze Wand verspiegelt ist. Mhm. Also, wenn wir einen 3x6 Meter großen Spiegel zerschlagen, dann hört uns bestimmt jemand. Was hat denn Brenda noch über die Tanzschule gesagt? Ich glaube, der große Raum, in dem sie war, das war der dritte von vorn. Als erstes kam das Büro, dann die Umkleide und dann der große Raum mit dem Spiegel. Gut. Was ist am Ende des Ganges, Williams? Der Fitnessraum. Wenn wir da hinten an der Ecke durchbrechen, sehen wir vielleicht, aus welchem Material die Wand ist. In der Hausmeisterkammer da weiter hinten ist Werkzeug. Sie fanden zwei Hämmer, eine Zange und Schraubenzieher. An der Wand, die sie interessierte, waren Gewichte und Zugvorrichtungen angebracht. Parker schlug seinen Hammer in die Rigipsplatte. Dahinter befanden sich Latten, die auf grauen Kunststeinen befestigt waren. Da müssen wir durch, bevor es hell wird. Es ging alles sehr langsam. Aber dann konnten sie einen Stein bewegen und schließlich aus der Wand herausziehen. Hey, da sind Wandfliesen drauf. Wir sind auf ein Badezimmer gestoßen. Jetzt läuft die Zeit davon. Sie vergrößerten das Loch. Eine Duschkabine. Da ist die Tür des Badezimmers. Eine Tür. Endlich. Und komm. Ja. Mackie stieg als erster durch. Die beiden anderen folgten. Sie befanden sich jetzt in einer Wohnung mit Zugang zu den Räumen der Tanzschule. Aber die Außenmauern waren auf allen Seiten undurchdringlich, die Fenster zu schmal und der einzige Ausgang rund um die Uhr mit einem Portier besetzt. Irgendwie müssen wir doch an dem vorbeikommen. Wenn wir es bis ins Treppenhaus schaffen, könnten wir in die Garage runter. Aus der Garage kommt man immer irgendwie raus. Mach mal das Licht an, ich habe eine Idee. Wir müssen den Pförtner ablenken. Mackie ging zum Schreibtisch, setzte sich und schaute die Schubladen durch, bis er ein Telefonbuch fand. So mögen wir Service rund um die Uhr. Ja, liefern Sie noch? Sehr gut. Mein Name ist Utule, ich wohne in den Armory Apartments, Wohnung C3. Ich hätte gerne eine Pizza Salami. Ja, die große. Und eine Literflasche Diet Pepsi. Wunderbar. Wie lange wird's dauern? 20 Minuten? Bestens. Bis die was kapiert haben, sind wir längst im Treppenhaus. Nach 25 Minuten klingelte es an der Eingangstür und sie hörten das Geräusch des Stuhls, als der Portier aufstand. Sie verließen das Büro und gingen durch den dämmerigen Eingangsbereich ins Treppenhaus zu einer breiten Eisentür mit der Aufschrift »Achtung, beim Öffnen der Tür ertönt Sirene«. Na? Nichts wie raus und wegrennen? Ja. Überall, wo wir hinkommen, hält uns irgendwas auf. Und wenn ich Brenda anrufe? Damit sie uns hier abholt? Ja. Sie kommt rüber. Sobald wir ihr Auto sehen, laufen wir raus. Und Brenda bringt uns von ihr fort. Ich weiß nicht, wie wir das sonst machen können. Mich auch nicht. Tja. Dann machen wir das. Wieder kehrten sie um und gingen zurück in die Büros. Der Pförtner war immer noch mit dem Pizzaboten beschäftigt. Mackie rief in dem Hotel an, in dem seine Freundin Brenda wohnte. Dann legte er kopfschüttelnd auf. Sie hat dem Portier gesagt, sie will um 8 geweckt und vorher nicht gestört werden. Wir brauchen ein Auto. Wir brauchen jemand mit Auto. Ich habe meine Schwester angerufen. Ach, das Telefon deiner Schwester wird mit Sicherheit abgehört. Du kannst deine Schwester nicht nochmal anrufen. Ja, aber als ich sie angerufen habe, hat sie von einem Typ gesprochen. Der heißt Goody und der hat gleich Kontakt mit ihr aufgenommen, als er gehört hat, dass ich ausgebrochen bin. Ich soll ihn einfach anrufen, dann würde er mir aus der Patsche helfen. Ist der in Ordnung? Ja, der Typ ist das Letzte, ein Straßendealer. Ja. Und wenn du dem Kerl sagst, wo wir sind, dann ruft er die Cops an und holt sich morgen die Belohnung ab, weißt? Hey, ich bin hier der Einzige, der die Gegend kennt. Und außer Goody gibt's hier niemanden, der uns zurzeit helfen könnte. Dann arbeiten wir mit ihm. Aber er weiß dann, dass ich hier bin. Als wir vorhin hinten rausgeschaut haben, waren da Läden. Einer davon ist ein Fotoladen, stimmt's? Ja, genau. Nelson's Lens Shop, so heißt er. Gut. Du sagst ihm, dass du dich in Nelsons Lens Shop versteckt hast, dass du da aber raus musst. Wie schnell kann der hier sein? In einer halben Stunde. Okay. Du sagst, du musst um 4 da raus sein. Du hast $2,000 für ihn in bar, wenn er dich jetzt gleich abholt. Wo könntest du dich danach verstecken? Es gibt da eine Kleinstadt, Stanton. Da wohnen nur Schwarze. Gut. Wenn er glaubt, dass er Geld von dir bekommt, dann wird er dich erstmal nach Stanton fahren und dann die Polizei anrufen. Also wir gehen einfach zu der Tür runter, oder was? Und wenn er aufkreuzt, rennen wir raus. Nein! Du sagst, dass du im Hinterzimmer von dem Laden bist. Wenn er da ist, soll er rüberkommen und an die Tür klopfen. Das heißt, er steigt aus, bevor wir loslaufen. Und wir sehen, ob es wirklich dieser Goody ist und ob er allein ist. Sie stiegen hinab zu der alarmgesicherten Tür. Es war 3:03, als Williams sich plötzlich aufrichtete und aus dem Fenster spähte. Da ist er. Verflucht, worauf wartet der? Der muss aussteigen. Die Tür auf der Fahrerseite öffnete sich, die Innenbeleuchtung ging an und Parker sah einen mageren Schwarzen. Er stieß die Tür auf, zögerte, schaute sich um und sprang dann plötzlich aus dem Wagen. Parker zog die Smith & Wesson, die beiden anderen zogen ebenfalls ihre Pistolen. Parker warf sich gegen die Tür, sie sprang nach außen auf, ein gellendes metallisches Kreischen ertönte. Die drei rannten auf die Straße hinaus. Goody lief zu seinem Auto zurück, aber Williams feuerte auf ihn. Im nächsten Moment lag Goody rücklings auf dem Bürgersteig. Die drei stiegen in den Wagen, Williams gab Gas, er fuhr ohne Licht. An der Einfahrt des Parkhauses zog er einen Parkschein, die Schranke ging auf und er fuhr 3 Etagen hoch, bis er einen Parkplatz fand. Ob Sie das ganze Gebäude durchsuchen? Da haben Sie viel zu tun. Die werden ziemlich bald auf den Schmuckladen kommen. Ja, und dann werden sie sich hier umschauen. Klar. Die fragen den Kassierer, ob hier seit 4 Uhr jemand rausgefahren ist. Der verneint. Die fahren einmal rauf und runter, wir ducken uns, während sie vorbeifahren. Alles normal. Das war's. Aber die werden jemand am Ausgang postieren. Die suchen 3 Männer. Wenn der Betrieb losgeht, so gegen 6, lege ich mich in den Kofferraum. und du legst dich hinten auf den Boden. Dann ist nur noch ein Mann im Wagen. Ich höre was. Runter! Ein schwarz-weißer Streifenwagen tauchte auf. Sie gingen alle drei auf Tauchstation. Nach einer Minute sah Parker das schwarze Dach des Streifenwagens nach oben verschwinden. 2 Minuten vergingen, 3 Minuten. Dann kam der Streifenwagen zurück und fuhr vorbei. Wir warten noch ein bisschen. Um 17:45 hörten sie, wie 5 oder 6 Wagen starteten. Ich glaube, jetzt könnten wir es riskieren. Gut. Ich gehe in den Kofferraum, bis wir dort sind. Ich bleib am Boden liegen. Und ich setze mich schon mal an Steuer. Die Fahrt dauerte 20 Minuten. Dann waren sie wieder in der Biergroßhandlung. Ist noch zu früh, um Brenda anzurufen. Sie will ja nicht gestört werden. Also können wir hier noch nicht weg. Wir brauchen Schlaf. Mhm. Wir bleiben erst mal hier und fahren am Nachmittag. Ich hau ab. Mich juckt's zu sehr. Ich muss hier raus. Weißt du schon, wo du hin willst? Erst mal raus aus diesem Staat und dann nach Süden. Willst du den Wagen haben? Im Ernst? Brenda nimmt ihr Auto und Parker fährt mit uns. Dann nehme ich ihn. Danke. Okay. Williams fuhr rückwärts ins Morgengrauen hinaus. Eine Etage höher in den ehemaligen Büros hatten sie sich provisorisch einquartiert, mit Feldbetten und einem eigenen Raum für jeden. Parker schlief sofort ein. Parker? Als Mackie ins Zimmer kam, griff Parker hastig nach dem Revolver. Was? Was ist denn? Sie haben Brenda verhaftet. Gib mir eine Minute. Als Parker herunterkam, sah er zu seiner Überraschung Williams. Ich dachte, du bist weg. Ja, das dachte ich auch. Er hat es im Radio gehört, deswegen ist er zurückgekommen. Warum bist du nicht weitergefahren? Ohne euch wäre ich immer noch im Stoneworld-Gefängnis und danach dann irgendwo, wo es noch schlimmer ist für den Rest meines Lebens. Erzähl Parker, was du im Radio gehört hast. Sie haben unsere Freunde im Schutt gefunden. Alle drei tot. Mark und Tony haben sie identifiziert. Deshalb gehen sie davon aus, dass du und ich, die beiden Stoneworld-Ausbrecher, zu der Bande gehören. Aber dann kam's. Sie haben gesagt, sie hätten eine Frau festgenommen, eine Weiße. Und sie kennen nur einen Decknamen von ihr, Brenda Fawcett. Die hat da im Hotel geschlafen und wollte nicht gestört werden. Hat sie eben nicht. Sie hat wieder ihre alte Masche abgezogen, sich in meiner Nähe rumgedrückt für den Fall, dass ich Hilfe brauche. Sie war da draußen? Ja, vielleicht einen Block weiter. Wenn wir sie hätten anrufen können, wäre sie in einer Minute da gewesen. Die Frau, die das Tanzstudio betreibt, hat sie verpfiffen. Was hat die denn mit der ganzen Chose zu tun? Und was haben die gegen Brenda vorliegen, dass sie gleich einbuchten? Im Radio haben sie gesagt, Brenda wäre ein paar Mal in das Tanzstudio gegangen, hätte bar bezahlt, einen falschen Namen angegeben und einen falschen Ausweis vorgelegt. Und jetzt heißt es, sie hätte bei der Gelegenheit den Schmuckladen nebenan ausspioniert. Also die Frau mit dem Tanzstudio, Darlene so und so, irgend so ein Doppelname, die ist Brenda gefolgt, wollte sehen, wo sie wohnt. Und wie die Bullen sie heute Morgen dann anrufen und ihr mitteilen, das Tanzstudio oder wo immer wir da durchgebrochen sind, ist total im Eimer, sagt sie, Brenda Fawcett, die hat da ihre Hand im Spiel. Und folglich greifen sie sich, die Lady. Und finden einen Haufen gefälschter Ausweise, die ich ihr vor einer Weile mal geschenkt habe. Jetzt glauben sie, sie wäre der Kopf der Bande. Sie soll ihnen sagen, wo der Rest von uns steckt. Parker, ich muss sie rausholen. Ist mir klar. Im Radio hieß es, sie halten sie in der Wache an der Fifth Street fest, bis sie rauskriegen, wer sie wirklich ist und was sie über uns weiß. Kennst du die Wache? Ich bin ein paar Mal dort gelandet. Wir sollten uns den Anwalt schnappen, den Claire für mich im Gefängnis aufgetrieben hat. Ich habe seine Karte noch. Okay, ich rufe ihn mit Marc Antonis Handy an. Hallo, Mr. Lee. Hier spricht Ed. Sie erinnern sich? War wirklich klasse, wie Sie die Sache mit Roland Casper in Stoneworld gedeichselt haben. Fand ich wirklich gut. Ich würde Sie gerne wegen der Sache mit Brenda Fawcett anheuern. Hm? Genau. Er will Sie mit uns treffen. Okay. Okay, Mr. Lee. 4 Uhr, das wäre geboren. Ja, 4 Uhr, gut. In seinem Club in der Squash-Anlage. Sich nach den letzten 24 Stunden so herzurichten, dass sie als Gäste eines zentral gelegenen Clubs durchgingen, war keine leichte Aufgabe. Aber sie schafften es. Die Squash-Anlage lag im Untergeschoss. Nur die erste der drei Hallen war belegt. Lee saß in der dritten Reihe der Zuschauerringe. Parker und Mackie setzten sich neben ihn. Offenbar tappt die Polizei im Dunkeln, wer ihre Freundin wirklich ist. Und dabei wird's auch bleiben. Das glaube ich allmählich auch. Was für eine Story hat sie der Polizei diesmal aufgetischt? Sie behauptet, sie sei auf der Flucht vor einem gewalttätigen Ehemann und wird niemals ihren richtigen Namen preisgeben, aus Angst, dass der Mann sie aufspürt. Brenda ist gut. Es wurde nichts gefunden, was sie mit dem alten Zeughaus oder mit Friedman Jules in Verbindung bringen könnte. Verdächtig ist die Situation nur insofern, als Brenda sich weigert, ihre wahre Identität preiszugeben. Abgesehen davon haben sie nur die Aussage von Darlene Johnson Ross. Das ist die Frau vom Tanzstudio. Sie hat die Polizei davon informiert, dass Brenda Fawcett sich hier in der Stadt unter falschem Namen aufhält. Und sie behauptet, gestern spät nachts Miss Fawcett in einem geparkten Wagen einen Block vom Zeughaus entfernt gesehen zu haben. Vor Gericht würde ich diese Aussage in 3 Minuten zerpflücken. Wir wollen nicht vor Gericht. Wir müssten sie eigentlich gegen Kaution freibekommen. In der Zwischenzeit haben sie Miss Johnson Ross nahegelegt, Miss Fawcett anzuzeigen, wegen unrichtiger Angaben zu einer Kreditkartenzahlung. Aber Brenda hat doch immer bar bezahlt. Es ist eine Hinhaltetaktik, um die Entlassung hinauszuzögern. Und diese Johnson Ross machte mit? Ja, und morgen früh wird sie Anzeige erstatten. Als Parker und Mackie in die Biergroßhandlung zurückkehrten, erwartete sie Williams mit selbstgezeichneten Lageplänen. Tja, entweder wir gehen heute Abend in die Wache an der Fifth Street und schaffen Brenda da gewaltsam raus. Dann muss sie in Zukunft so wie wir leben. Nee. Oder wir schauen bei der Frau vom Tanzstudio vorbei und finden raus, ob wir sie ein bisschen unter Druck setzen können. Und wenn sie sich stur stellt? Ah, wir finden erst mal raus, wo die Frau überhaupt wohnt. Es gab nur einen Eintrag. Darlene Johnson, Further Lane Nummer 127, Rosetown. Die hat's ganz schön weit gebracht, Rosetown. Ziemlich reiche Ecke. Tja, dann brauchen wir einen anderen Wagen. Einen, der in der Gegend nicht groß auffällt. Brenda und ich haben unseren Wagen auf einem Langzeitparkplatz am Flughafen abgestellt. Was ist denn das für einer? Ist ein 2 Jahre alter Saab. Der Kleine? Der Kleine. Gut. Gut. Den werden wir uns jetzt holen. Das Haus Nummer 127 in der Further Lane war ein Bungalow mit Mansardendach und Veranda. Vor der Garage stand mit dem Heck zur Straße ein schwarzer Infiniti. Der Saab fuhr langsam vorbei. Die Uhr auf dem Armaturenbrett zeigte 5.27 Uhr an. Mackie parkte den Saab neben dem Infiniti, dann waren die drei auch schon aus dem Auto heraus und bei der Eingangstür, die Parker mit dem Schuhabsatz eintrat. Was war das? Meine Frau. Nein. Ach du liebe Gott, das ist Muriel. Das ist ein Einbrecher. Das sind Detektive. Auf. Ich hab's gewusst, dass das irgendwann auffliegen wird. Sei doch leise. Sie weiß, dass ich hier bin, diese ganze Schickerei. Das musst du doch irgendwann. Henry, deine Frau weiß nichts, weil sie nichts wissen will. Die drei gingen durch den Flur ins Schlafzimmer, wo das Paar nackt im Bett saß. Beide erstarrten, als Parker, Mackie und Williams sich am Fußende des Bettes aufbauten. Aber Henry, sehen wir aus wie Privatdetektive? Was wollen Sie? Na, Sie wissen, wer wir sind, oder? Die aus den Nachrichten, die Ausbrecher. Sie und Sie. Was haben Sie mit uns vor? Wir wollen uns nur ein bisschen unterhalten über meine Freundin, die arme kleine Brenda, die unschuldig in einer Gefängniszelle schmachtet, während ihr zwei euch in eurem ehebrecherischen Bett wälzt. Ich hab doch gesagt, sie gehört zu der Bande. Nein. Gehört sie nicht? Aber ja doch. Sie hat die Örtlichkeiten ausspioniert. Komm, Darlene, du weißt genau, weshalb sie da war. Sie steckt mit euch unter einer Decke. Sie steckt mit mir unter einer Decke. Sie ist eine Randfigur. Vielleicht so wie Muriel. Stimmt's, Henry? Wie? Deine Frau ist bloß eine Randfigur. Kein Teil von dem, was du so tust und treibst. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Und denkst du nicht richtig, Henry? Du bist einer von denen, die das Zeughaus Luxus saniert haben, richtig? Ja, ich denke schon. Du hast euren Schmuckhandel da reingebracht. Freeman Jules. Das wissen Sie auch? Wir wissen alles, Henry. Und du hast Darlene mit ihrem Tanzstudio da reingesetzt und gelegentlich kommst du vorbei und machst ein Tänzchen mit ihr. Hat Muriel damit etwas zu tun? Was soll das heißen, ob sie was damit zu tun hat? Ich bin mit ihr verheiratet. Schon klar, aber war sie dabei, als du hier geschäftlich mit Darlene zu tun hattest? War Muriel da irgendwie mit dabei? Nein, natürlich nicht. Ja, wusste ich's doch. Ich bin hier. Ich hab hier zu tun. Meine Freundin hat nichts damit zu tun, klar? Wenn dieser Brenda nur eine Randfigur war, wird die Polizei das ja herausfinden. Aber genau da liegt das Problem, Darlene. Es ist nicht die Polizei, die Brenda Ärger macht, sondern du bist es. Wenn sie nichts Unrechtes getan hat, lassen Sie sie laufen. Aber sie wollen sie nicht laufen lassen, weil sie nicht rauskriegen, wer sie ist. Und deshalb sollst du heute Vormittag nochmal hingehen und Anzeige gegen sie erstatten, ja? Ach, woher wissen Sie das? Wie ich schon sagte, Henry, wir wissen alles. Sie haben mich gebeten zu kooperieren. Wann sollen Sie dahin? 9 Uhr. Gut, dann haben wir also noch 3,5 Stunden, um zu überlegen, was sie tun werden. Brenda war noch nie im Gefängnis. Und wegen dir sitzt eine unschuldige Frau im Knast. Gib den beiden ein paar Minuten Zeit zum Nachdenken. Du meinst, ich soll sie ein Weilchen allein lassen? Sie sollen sich anziehen und das Ganze nochmal besprechen, ja? Genau. Und wenn sie auf die Idee kommen, das Telefon zu benutzen? Das nehme ich mit. Denken Sie sich was aus. Ja. Das ist Ihre einzige Chance. Ja. In der Viertelstunde schließen wir wieder auf. Kommt. Bis dann. Die drei begaben sich zur Tür. Williams mit Henrys Brieftasche, seinen Schlüsseln und dem Telefon. Und, was meint ihr? Ich glaube, die ist nicht blöd. Die kommt schon auf den Trichter. Bleibt ihr so lange hier? Na klar, wo sonst? Außerdem müssen wir nachher Henry im Blick behalten. Ach, regelt ihr das, Jungs. Ihr braucht mich nicht mehr. Diesmal schaffe ich es über die Grenze. Okay, park alle Autos um. Unseres in die Garage, das von Darlene davor. Und dann hau ab mit dem von Henry. Wenn sie nachher wegfährt, steht da kein roter Saab mehr. Ja. Mach's gut, mein Freund. Ja. Sie saßen am Resopaltisch in der Küche. Henry unrasiert und mit sorgenvoll zerfurchter Stirn. Darlene mit weißer Bluse und einem schmucklosen Rock. Wie soll ich denen denn weiß machen? Ich hätte es mir anders überlegt. Ach, das passiert ständig. Sagen Sie, Sie waren sauer, aber jetzt hätten Sie sich wieder abgeregt und wollten keinen Ärger machen, wo die Frau doch gar nichts getan hat. Was Fakt ist. Ich will es ja machen. Ich weiß, dass Sie beide zu allem fähig sind. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ach, Sie schaffen das. Der Termin heute Morgen, ist er bei der Polizei? Nein. Bei einer stellvertretenden Staatsanwältin in ihrem Büro. Elise, ja, so und so. Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Aha. Ja, Sie können diese Elise austricksen. Ja, ich versuche es. Ich versuche wirklich mein Bestes. Gut. Und damit haben wir jetzt reichlich Zeit für ein Frühstück. Und wenn du losfahren willst, Darlene, dein Wagen steht in der Einfahrt. Okay? Soll das heißen, der Kerl hat meinen Wagen genommen? Ach, keine Sorge. Er wird deinen Wagen sehr gut behandeln. Und sobald Brenda aus der Wache an der Fifth Street raus ist, kannst du deinen Wagen als gestohlen melden, okay? Um 8:30 brach Darlene auf. Sei vorsichtig, Darlene. Parker sah ihr nach, als sie zu ihrem Wagen ging. Darlene stieg ein und fuhr los. Henry, wir müssen jemand anrufen und da sollten Sie nicht zuhören. Dauert nicht lange, Henry. Du gehst einfach ins Schlafzimmer und machst die Tür zu. Oh, ich mach bestimmt keinen Ärger. Gut. Hi, Mr. Lee. Ja, hier spricht Ed, der Freund von Brenda. Ja, ich weiß, Ihnen liegen noch keine neuen Erkenntnisse vor. Aber das könnte sich binnen weniger Stunden ändern, ja? Wenn es so läuft wie gedacht, könnten Sie Brenda vielleicht ein bisschen Kleingeld zukommen lassen, damit sie mich anrufen kann? Bei Darlene Johnson Ross, Nummer 631-20783. Ich danke Ihnen, Mr. Lee. Erst gegen Mittag klingelte das Telefon. Mackie nahm den Hörer des Wandapparats in der Küche ab. Ja? Oh, da bist du ja endlich. Wo steckst du denn? Check im Hotel aus, nimm ein Taxi zum Flughafen. Bis bald, Süße. Lee hat sie endlich dann rausgehauen. Die werden sie beschatten. Na klar. Henry? Ja? ob Darlene hier wohl einen Stadtplan hat? Ich weiß nicht genau. Soll ich mal nachsehen? Aber hurtig. Henry fand einen Stadtplan, den Parker und Mackie am Küchentisch studierten. Als sie den Plan zusammenfalteten, klingelte das Telefon erneut. Scheiße, wir erwarten keine weiteren Anrufe. Henry, wo ist der Anrufbeantworter? Im Schlafzimmer. Los. Alle drei marschierten ins Schlafzimmer. Das Telefon klingelte weiter. Der Ansagetext wurde abgespielt, dann war Darlene zu hören. Ist jemand zu Hause? Oh Gott, hoffentlich ist jemand zu Hause. Darlene? Oh, Henry. Ist alles in Ordnung bei dir? Ja, klar, alles bestens. Kommst du jetzt nach Hause? Henry, sind Sie weg? Scheiß drauf. Ich bin allein. Komm nach Hause. Ich bin ganz allein, Darlene. Es ist alles in Ordnung. Kommst du nach Hause, dann können wir reden besser als am Telefon. Ja, Henry, ich will nur wissen, ob Sie weg sind. Schluss. Ich muss jetzt auflegen. Komm schnell. Bitte, Darlene, ja? Ich habe mein Bestes getan. Ja, das wissen wir. Henry? Da hat jemand mitgehört. Nein, das würde sie nie. Halt's Maul, Henry. Die sind schon unterwegs, die Bullen. Geh vorne raus. Ruf dir ein Taxi, fahr nach Hause. Jetzt sofort, Henry. Gehen, Henry, nicht laufen. Ja. Durch das Fenster sahen sie ihn zügig auf dem Bürgersteig nach links abbiegen. Williams hatte den Saab rückwärts in die Garage gefahren, damit sie schneller wegkamen. Mackie setzte sich ans Steuer, Parker rollte sich auf der Rückbank zusammen. 20 Minuten später nahmen sie die Ausfahrt zum Flughafen. Mackie hielt bei einem Motel, dessen Parkplatz direkt an der Straße lag. Er parkte den Wagen mit Blick auf den vorbeirauschenden Verkehr. Ab jetzt fahre ich besser. Wenn wir am Flughafen sind, gehst du rein, hinter Brenda her und ich bleibe im Wagen. Die Bullen hier würden mich sofort erkennen. Entweder reise ich sie los oder ich krieg raus, welchen Flug sie nimmt. Parker setzte sich ans Steuer, Mackie auf dem Beifahrersitz. Da ist sie. Und da ist ihr Beschatter. Und da der andere. Sie haben zwei auf sie angesetzt. Parker fuhr den Verfolgern nach, hielt kurz an, um Mackie aussteigen zu lassen. Mach's gut, Kumpel. Ja. Und reihte sich wieder in den Verkehr ein. Auf der Zufahrt zur Ringstraße warf Parker einen Blick in den Rückspiegel und sah hinter sich einen grünen Plymouth, der nun als einziger ebenfalls auf die Zubringerstrecke zurück zum Flughafengelände einbog. Nach der Kehrtwende entdeckte Parker eine Abzweigung mit dem Hinweis Luftfracht. Er gab Gas. Eine Art Hangar mit weit offenem Rolltor lag vor ihm. Er raste mit aufheulendem Motor hinein, legte eine Vollbremsung hin, riss die Fahrertür auf und rutschte hinaus. Der Saab fuhr mit etwa 15 Stundenkilometern unbeirrt weiter und knallte dann gegen eine Wand. Parker kroch unter einen LKW, kam wieder auf die Füße, die Kanone in der Hand. Er lief auf den Plymouth zu, der beim Saab hielt, die Tür ging auf, ein Bulle stieg aus. Inspektor Turley aus dem Stonewelt-Gefängnis. Der Spieltheorie-Spezialist. Turley! Die Hände hoch, dass ich Sie sehen kann! Sie kommen doch nie und nimmer aus dem Flughafen raus. Das haben Sie in Stonewelt auch schon gesagt. Wollen Sie sich jetzt doch noch vorsätzlichen Mord aufladen? Spieltheorie, Kapitel 2. Wir steigen in Ihren Wagen. Sie fahren. Wenn Ihnen das nicht gefällt, kriegen Sie Ihren vorsätzlichen Mord. Sie sind der Entfesselungskünstler. Wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen bei der Arbeit zuzusehen. So ist es recht. Wir öffnen gleichzeitig die Wagentüren, steigen gleichzeitig ein. Sie stiegen ein. Curly legte den Gang ein und fuhr los. Nach rechts. Und dann machen Sie Meldung. Was soll ich denn sagen? Dass ich Sie jetzt gleich nach Stonewelt bringe? Ganz einfach. Sagen Sie, Sie sind mir in diese Frachtguthalle gefolgt. Ich habe das rote Auto stehen lassen, Sie haben das Auto, aber nicht mich. Sie denken, dass ich mich irgendwo in dem Gebäude versteckt halte. Ich bleibe, wo ich bin. Genau. Sie warten auf Verstärkung. Turley folgte Parkers Anweisungen und sagte seinen Spruch ohne Zusätze auf. Machen Sie es aus. Die sagen nichts, was für uns wichtig wäre. Ich werde wie ein Vollidiot dastehen, wenn ich Sie schließlich in Stonewelt abliefere. Ich habe Ihnen nicht die Waffe abgenommen. Und das heißt? Ich bin nicht drauf aus, dass Sie sich mies fühlen. Ich muss mich nur in einen anderen Winkel der Welt absetzen. Ich habe gleich gewusst, dass Sie irgendetwas im Schilde führten. Ich hatte ein Auge auf Sie, aber eins ist eben nicht genug. Die nächste links. Wo ist Williams? Längst weg. Tot? Nein, bloß weg. Ihr wart beide bei dem Juwelenraub dabei, stimmt's? Wollen Sie mir die Beichte abnehmen? Dass Sie sich nicht in das System fügen würden, war mir klar. Aber Marcantoni, den habe ich unterschätzt. hätte nicht gedacht, dass er sich mit einem Schwarzen zusammentut. Man hat da drinnen keine große Auswahl. So, fahren Sie rechts ran und halten Sie. Motor an oder aus? An, Leerlauf. Sie wissen ja, wie man locker und entspannt ein Schießeisen aus dem Halfter nimmt. Ich dachte, Sie wollten mir die Waffe nicht wegnehmen, damit meine Würde gewahrt bleibt. Sie kriegen sie ja gleich wieder. Ich will bloß nicht, dass Sie mir die Reifen zerschießen. Okay. Hier. Haben Sie noch eine? Am Fußgelenk? Zu der Sorte gehöre ich nicht. Zeigen Sie her. Schön. Und jetzt steigen Sie aus. Turley öffnete die Tür und stieg aus. Wiedersehen. Das bezweifle ich. Parker fuhr los. Er hielt nach ungefähr 100 Metern, ließ das Beifahrerfenster herunter, schleuderte den Revolver ins Feld und sah im Außenspiegel Turley in seine Richtung trotten. Parker fuhr weiter auf den Interstate Highway zu. Kaum Verkehr auf dem Highway. Er bog zu einer Tankstelle ein, parkte, wo die Autos am dichtesten standen, ließ den Zündschlüssel stecken, ging zu einem der Picknicktische und wartete. Nach 20 Minuten kamen ein Mann und eine Frau. Sie blieben stehen und grinsten ihn an. Ich hab's gewusst. Ich hab's dir gesagt. Naja, das war ja wohl ziemlich eindeutig. Was haben Sie gewusst? Dass ich eine Mitfahrgelegenheit suche? Mhm. Ja, wir haben Sie hier draußen sitzen sehen und Vermutungen über Sie angestellt. Ein kleines Spiel zwischen uns. Man hat ja sonst nicht allzu viel Abwechslung. Ja, wir dachten gleich, der will irgendwo mitfahren. Aber Sie haben ein halbes Dutzend Leute vorbeigehen lassen. Das sage ich zu Gail. Er sucht ein paar, weil er weiß, dass er da keine Abfuhr kriegt. Ganz genau. Wenn Sie Richtung Osten wollen? Ja, das will ich. Ich heiße John. Ich bin Marty, das ist Gail. Hi. Wo soll's denn hingehen, hm? New Jersey. Okay, wir fahren bis Baltimore. Mhm. Von da aus schaffen Sie es wohl irgendwie, ne? Na klar, ja. Das schaffe ich zu Fuß, danke. Claire drehte sich zur Seite, als Parker ins Zimmer kam. Mit glänzenden Augen verfolgte sie stumm seine Bewegungen im Dunkeln. Er nahm die Ausbeute des Juwelenraubs, drei Patek-Uhren aus der Tasche und legte sie auf die Frisierkommode. Dann zog er sich aus und stieg zu ihr ins Bett. Sie schmiegte sich in seine Arme. War sehr lange weg. Kam mir auch so vor. Ich hab gewusst, dass du zurückkommst. Diesmal ja. Parker, das große Gold von Richard Stark aus dem Amerikanischen von Rudolf Hermstein. Die Rollen und ihre Darsteller: Parker, Matthias Lea, Mackie, Paul Fasnacht, Williams, Mark Oliver Bögel, Mark Antoni, Juan Carlos Lopez, Darlene, Angelika Fornell, Henry, Volker Risch, Turley, Christian Tasche, Erzähler, Wolfgang Pregler. In weiteren Rollen Götz Argus, Judith Engel, Thomas Lang und Jochen Langner. Musik, Loy Wesselburg. Technische Realisation, Jürgen Glosemeier und Matthias Fischenich. Regieassistenz, Pia Frede. Regie, Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion: Georg Büren.